Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Wir haben 22.16 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Ganz unbekannt kommt mir der Sendung doch trotzdem nicht vor. Hypertrophy Pullover. 99er Remix. Genau, das ist es. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Ganz klar. Und wir treffen uns wieder im Internet unter www.charlie2000.de. Im achten Gästenbuch oder im Chat oder wo auch immer. Oder wo Alice oder Kelly. Al, mach mal die Ansage hier. Komm. Ratet mal, wer vor euch steht. Ja, der Sultan des Schweißes? Ganz genau, du dumme Nuss. Komm her, keine Faxen jetzt hier. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Ja, ja, wir wissen es, Erl. Du bist ja ganz oberkulsig. Komm, mach jetzt die Anzeige. Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Hallo Captain Jack, jetzt einen neuen Song dabei. Captain Jack! Captain Jack, was ist los? Komm auf, bring deinen neuen Song rüber und dann wollen wir mal reinhören, was du da für mich hast. Hey, here's Captain Jack and you are listening to Radio Regenbogen mit Charlie 2000. Das ist also die ganz neue Captain Jack. Er hat sich eine neue Sängerin angelacht. Die hat sich bei mir leider noch nicht vorgestellt, aber das werden wir vielleicht mal nachholen, ne? Hallo Kelly! Was ist die beste Nachricht, mit der ich euch überraschen könnte? Ja, was denn? Du hast einen neuen Freund? Für wie blöd hältst du mich überhaupt? Ja. So, und das ist jetzt unser erstes Internet-Gewinnspiel. Das ist gleich mal schwierig. Wie heißt diese Gruppe? Ja. Es gibt eine Doppel-Longplay zu gewinnen. Wie heißt diese Gruppe? Eintragen ins 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Wigwam aus dem Jahre 94. Wie ist diese Gruppe damals? Das ist Rekord! Schnitt, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die Werbung. Und zwar zack, zack. Reich, Kapische. Das ist der Candy-Mix von der neuen Sucking on Friends, Dragonfly. Und ich höre gerade, Bud Bundy kommt. Er hat was angeschleppt hier. Bud, wir gratulieren, er hat eine Freundin dabei. Willst du nicht reinkommen? Nein. Oh, ich verstehe, du willst mich gleich hier auf dem Boden. Nein. Aber warum bist du dann mit zur Tür gekommen? Weil du sonst nicht aus meinem Auto ausgestiegen wärst. Ah, oh, wieder nix, ha? Kelly, ja? Wer ist jetzt blöder, ich oder vielleicht doch dieser, ha? Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Picture on the TV.

Wir haben 23.10 Uhr und hier geht's ins Wochenende. Und ich sag hallo, Nachtschwärmer. L. Schuhverkäufer. Der vermisst wieder die ganze Laune von mir. Was ist denn los? Sollte nicht stimmen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Ja, das wissen wir, L. Du, L, ich hab einen alten Bekannten von dir gefunden, hier in der Leitung. Und zwar Doc Schneider. Geht zur Hölle. Doc Schneider, er liebt dich. Hallo. Ich aus der Sauerei. Grüß dich, hallo, hallo, R. Ich bin gerade in einem alten Stift. Lauter junge Mädels, junge Pflegerinnen. Es sind 6 Frauen um mich rum und du bist allein. Doc Schneider, das kannst du nicht bringen. Ja, wieso denn nicht? Der beschimpft mich die ganze Zeit. Ich halte das nicht mehr aus, aber ich komme bald wieder. Und dann kann ich ja was gefasst machen, der Kerl. Dann zahlst du es ihm heim, ja? Ja, sicher. Okay, Doc Schneider, wie wär's noch ein kleines Liedchen für uns? So ein richtiges... Was soll ich denn singen? Mit den Mädels was zusammen singen? Ja. Ja, was denn? Was sollen wir denn singen? Was dir gerade einfällt. Ja, auf den Charlie. Das kennen die nämlich, das haben sie nämlich schon mal gehört. Die hören nämlich eifrig deine Sendung und finden das total toll. Ehrlich? Im Kloster sogar? Im Kloster, ja. Extra schwarzes Kabel gelegt. Okay, tschüss, Doc Schneider. Ja, tschüss. Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? We'll be right back. verdammt harten Ritt. Ein verdammt gutes Programm. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music. Let's check that out again. More beats. More bass lines. More music. Just keep coming. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie. Bei Tau. Maxi Dance Sensation. Alles Trends in Town. Au, au, au, au. Hi, yo, everybody, this is Fark. Bist du fertig? Hast du die Köpfe bereit? 1, 2, 3. Und dann der Overkill. Programm Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Let there be house. The roof. Achtung, Achtung, hallo Charlie, hallo Elle. Wir müssen die Sendung kurz unterbrechen. Ein Falschfahrer. Achtung, Autofahrer auf der A5 Karlsruhe-Frankfurt. Kommt Ihnen zwischen Kronau und Kreuz Waldorf ein Fahrzeug entgegen, fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht, wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung Autofahrer auf der A5 Karlsruhe-Frankfurt zwischen Kronau und Kreuz Waldorf, ein Falschfahrer, bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht, wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Da hab grad nur ich aufgepasst. Er hat wieder geschlafen. Er schaut mich dauernd so komisch an. Macht schon einmal. Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Ach was, komm. Haben diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Das bricht mir das Herz. Du siehst wie 100 aus. Danke. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Das siehst du gleich aus. Wir haben 23.47 Uhr. Ich würde sagen, das muss reichen jetzt für unser Gewinnspiel. Fünf in der Briten. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein.

sun ready. Back in Town, das ist eine Home-Production aus Freiburg, die ist mir auch zugeschickt worden. Wer was selber produziert hat, schickt's mir zu. Und zwar Radio Regenbogen, Charlie 2000, 68 167 Mannheim. Auf allen verfügbaren Datenträgern wie DAT, Minidisc oder CD. Ja, L. Oh ja, morgen haben wir was Riesiges vor. L, ich und Doc Schneider. Morgen ist nämlich in der Disco de Gamoon die Miss Busen 99. Heute allein haben sich anscheinend 7 Frauen gemeldet. L, das wäre doch was für dich, oder? Und dann sehen wir uns die Busenmonster vom Jupiter. Ach was, komm, nein. Entspann dich, L. Du hast ja noch nicht mal gelernt, wie man auf diesem Planeten Busen anfasst. Ja, sag ich auch so. Er liebt sie, wisst ihr? Aber er weiß nicht, damit umzugehen. Wisst ihr, wie manches Mal nachts, da grapscht er mein Knie, quetscht es und sagt, na los, sag es. Wer ist der King, Baby? Wer ist der King? Wer ist der King? Und manchmal muss ich so lachen, dass ich die Seite in meinem Buch nicht mehr finde. Zu meiner Verteidigung, seit ihrer Geburt hängen die meisten Dinge bei ihr bis zum Knie. Platsch in ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm. Die Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Some people say this is crazy. Lass krachen. Bär. Bär. Power Radio. We'll be right back. Ja, 021, Odyssey of Light. Silent Harmony. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Todesgeile Übernorm. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Der absolute The number one of dance charts. Yeah. Spitze Pete Blank, Jasper Jones. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich hatte sie ja geholt letzten Monat. Zum ersten Mal in Süddeutschland. Wahnsinn. Fun Factory in Aachen und haben da gemeinsam aufgelegt. Und die Jungs sind derart ausgebucht, na schön. War ein reiner Glücksfall, dass ich die bekommen habe. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Fangen wir ganz sanft an. Was sucht die Blondine im Reis? Ganz klar, ein Onkel Benz. Sicher. Oder was sagt die Blondine, wenn sie ein Porno sieht? Ey, das bin ja ich. Up and down, party time. Und nur noch 25. Vor der Werbung muss ich noch einen bringen. Vor der Werbung bringe ich noch einen. Warum wechselte eine Blondine die Windeln ihres Babys nur einmal im Monat? Das kam davon. Sie hat nämlich auf der Packung gelesen, bis 10 Kilogramm. Das wollte ich sehen. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. So, wir haben unser nächstes Gewinnspiel vorbereitet. Nachtschwimmer. Hallo, grüß mal alle die Leute, die da sich neu zugeschaltet haben, die dich noch nicht kennen, ha? Ich hab schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Ja, die Opern hier mit der besten Musik. Ladies and gentlemen, welcome to a new art of sound processing. Wir suchen jetzt wieder 5 Interpreten, 01388000 ist die Nummer. Ladies and Gentlemen, let us welcome Fun. Bye.